Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die kleine Schwester. Es begann damit, dass mich eine weibliche Stimme mitten in der Nacht weckte. Beim nächsten Ton ist es 11:15:20. Die Stimme kam mir irgendwie bekannt vor. Ich drehte mich noch 2-3 Mal um und stand dann auf. Aus der Küche drang der Duft von frischem Kaffee in meine Nase. Ich schaltete schnell und ging in Deckung. Und tatsächlich, plötzlich stand eine Frau im Schlafzimmer. Liebling, möchtest du einen oder 2 Stück Zucker? Eigentlich habe ich nichts gegen Frauen, solange sie wissen, dass ich meinen Kaffee schwarz trinke. Ich verließ meine Wohnung und machte mich auf den Weg ins Büro. Und da saß sie auch schon. Es gibt Beine, die selbst einen Pfadfinder vom rechten Weg abbringen können. Sie hatte gleich 2 Stück davon. Sind Sie Philip Maloney? Wie kommen Sie darauf? Ich brauche Ihre Hilfe. Kann vorkommen. Harry ist verschwunden. 250 im Tag plus Spesen. Okay. Es sah nach einem leichten Fall aus. Ich machte mich auf die Socken und ging in das Schuhgeschäft um die Ecke. Es ist hart, den ganzen Tag nur an Socken herumzulaufen. Meine Nase gab mir wieder einmal recht. Der Verkäufer hieß Harry. Er leistete keinen Widerstand. Als ich wieder im Büro war, saß sie immer noch da. Aber das ist er nicht. Sind Sie sicher? Schauen Sie ihn sich einmal ganz genau an. Ich sag es doch. Das ist nicht mein Harry. Die Sache war komplizierter, als ich zuerst dachte. Nach einigem Zögern rückte sie dann endlich mit der Wahrheit heraus. Harry ist ein Kanarienvogel. In meinem Beruf erlebt man ja einiges. Aber die Geschichte mit dem Kanarienvogel war mir neu. Ich lieferte den falschen Harry wieder im Schuhgeschäft ab. Dann ging ich in die Stadtbibliothek und erkundigte mich bei einem älteren Herrn. Nachdem ich einen blauen Schein rüberschob, rückte er mit der Sprache heraus. Der Kanarienvogel, lateinisch Serinus canaria canaria, ist eine Unterart des Girlitzes. Der domestizierte Kanarienvogel bringt es jährlich auf 3 bis 4 Bruten zu je 4 bis 6 Eiern, die die Jungen nach 13 bis 15 Tagen verlassen. Weibliche Kanarienvögel sind leicht mit Männchen verwandter Finkenarten zu paaren. Ich machte mir Notizen. Von einem Kanarienvogel, der Harry hieß, wusste der Mann nichts. Sie saß immer noch da, als ich meine Kontaktlinsen im Büro suchte. Ihre Beine waren noch ein Stück länger geworden. Ich erzählte ihr, was ich inzwischen herausbekommen hatte, ohne dabei die Details zu erwähnen. Sie schien nicht sonderlich beeindruckt zu sein. Sie begann in ihrer Tasche zu wühlen und schob mir eine Fotografie rüber. Das ist mein Harry. Ein seltsamer Vogel. Ich bin sicher, dass er gekidnappt wurde. Haben sich die Entführer schon bei Ihnen gemeldet? Ja. Ich erhielt gestern Abend einen Anruf. Sie fordern 5000 Eier. Es sah alles nach einer ganz gewöhnlichen Erpressung aus. Doch die Entführer hatten einen entscheidenden Fehler gemacht. Haben Sie gesagt, was für Eier es sein sollten? Ja. 5000 frische Wachteleier. Ich ging zu Sam rüber und bestellte mir ein großes, saftiges Steak. Ich war mir darüber im Klaren, dass mich dieser Fall in Restaurants der gehobenen Klasse führen würde. Und ich hasse nichts mehr als die Nouvelle Cuisine mit ihren Wachteleiern und Fleischhäppchen. Das ist noch schlimmer als Kaffee mit Zucker. Ich bestellte mir noch ein Steak und legte mich dann im Büro für ein paar Stunden hin. Als ich wieder aufstand, saß sie immer noch da. Doch sie war jetzt nicht mehr allein. Ein fetter Mann mit riesigen Nasenlöchern stand neben ihr. Die eine Hand hielt er auf ihrer rechten Schulter, in der anderen hielt er eine Luger. Der Lauf war auf meine linke Augenbraue gerichtet. Sind Sie Philip Maloney? Sie können es mir glauben, es macht mir nicht sonderlich Spaß, mehrmals täglich die gleiche dämliche Frage zu beantworten. Eines jedenfalls war mir sofort klar. Der Dicke mit den riesigen Nasenlöchern konnte nicht Harry sein. Kanarienvögel stellen keine Fragen. Wer zum Teufel aber war dieser Mann? Und was hatte er mit dem verschwundenen Kanarienvogel zu tun? Sind Sie Philip Maloney? Sehe ich etwa wie George Bush aus? Was ist denn das für ein Komiker, meine Taube? Er ist der Beste. Beim Guide Chandler hat er 5 Sterne. Vielleicht könnten Sie Ihre Waffe ein wenig von meinem Auge wegdrehen. Ich habe mir erst neulich neue Wimpern gekauft. Ach so, ist nicht geladen. Bloß so eine Angewohnheit. Taube ist mein Name, Bob Taube. Und das ist meine Frau, Jane Taube. Darauf wäre ich nie gekommen. Sie sind nicht der Erste, der sich wundert. Es war zum Verrücktwerden. Diese Schönheit und dann ein Mann, der nur aus zwei Nasenlöchern zu bestehen schien. Da kämpft unser eins für mehr Gerechtigkeit und die Liebe macht, was sie will. Fast unmerklich waren die Beine von Frau Taube kürzer geworden. Ich bin Präsident des Vereins für Freilandwachteln. Die Erpresser wollen mich vermutlich dazu zwingen, auf Käfighaltung umzustellen. 5000 Eier schaffen freie Wachteln nie. Und weshalb entführen Sie dann einen Kanarienvogel? Wir haben keine Kinder. Das Schicksal hat es nicht so gewollt. Haben Sie irgendeinen Verdacht? Vermutlich liegt es an den Chromosomen. Die Asiaten müssen nicht an allem schuld sein. Harry ist unser Ein und Alles. Unternehmen Sie bitte, bitte alles, um ihn Leben zu finden. Ich versprach, alles Mögliche zu unternehmen und ließ die beiden dann in meinem Büro zurück. Wenn die Nase die Bohrinsel des kleinen Mannes ist, dann war dieser Mann der GR, der Atmungsorgane. Mein Weg führte mich zu Nick, dem Friseur mit dem längsten Messer der Stadt. Nick, schon mal was von Chromosomen gehört? Wenn du mich fragst, Maloney, die ganze Stadt ist voll von den Dingern. Der Fall nahm ganz neue Dimensionen an. Und da war ja noch der Kanarienvogel. Ich beschloss, eine Zoohandlung aufzusuchen. Chromosomen? Nein, nein, das haben wir nicht. Aber wie wär's mit einem hübschen Kanarienvogel? Hier habe ich zum Beispiel einen prächtigen Harzerroller. Ja. Ich dachte immer, das sei ein Lutschbonbon. Nein, nein. Der Harzerroller ist ein speziell für erstklassigen Gesang gezüchteter Kanarienvogel. Haben Sie einen, der Harry heißt? Harry? Ja, selbstverständlich dürfen Sie ihn nennen, wie Sie wollen. Aber Harry, das würde ich einem Vogel nie antun. Eine glatte Fehlanzeige. Es war schon beinahe Abend und noch immer war ich nicht weitergekommen. Aber zum Glück hatte ich noch ein paar Freunde. Wenigstens hatte ich das lange geglaubt. Ich ging in eine Telefonzelle. Ja, ihr Derrick, Mordkommission? Maloney am Apparat. Na, Maloney, noch immer am Abzug? Ich habe da einen Fall, bei dem ich nicht weiterkomme. Zuerst war da eine Frau. Eine Frau? Ja, Homo sapiens, weiblichen Geschlechts. Primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale. Ach so, ja. Davon habe ich mal gelesen. Aber das ist noch nicht alles. Da gibt es auch noch einen Kanarienvogel. Ein Harzer Roller? Nein, Harry. Harry? Ja, dem geht's gut. Möchtest du mit ihm sprechen? So viel also zu den Freundschaften. In unser harmonisches Gespräch mischten sich plötzlich ein Zischen und ein Knall. Ich ging sofort in Deckung. Und tatsächlich, der Schuss streifte meinen großen Zeh. Es tat höllisch weh. Ich schoss zurück. Auf dem Bürgersteig lagen einige Menschen. Keiner davon trug eine Waffe. Ich ließ sie liegen. Schließlich musste ich mich wieder um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Doch noch Stunden später beschäftigte mich eine Frage. Wer hatte was gegen meinen großen Zeh? Der Streifschuss hatte die gesamte Maniküre des linken Fußes zerstört. Ein Betrunkener lag im Straßengraben. Ich zündete mir eine Zigarette an. Ja, ja, alter Freund, manchmal bleibt uns richtigen Männern nur noch die Straße. Ich sage dir, ich halte das ewige Pfeife einfach nicht mehr aus. Das ist eine Zigarette, keine Pfeife. Ja, ja, rauchen darf ich auch nicht mehr, seit sie diesen komischen Vogel mitgebracht hat. Es soll uns eine Menge Geld bringen, das Federvieh. Mal ehrlich, haben Sie schon mal einen Vogel aus Gold gesehen, der andauernd pfeift? Sie sollten es mal mit Watte versuchen. Watte? Nee, das Zeugs esse ich nicht. Dann esse ich lieber diesen Kanalienvogel. Ein Kanalienvogel? Heißt er vielleicht Harry? Harry. Harry. Weiß nicht, habe ihn nicht nach dem Namen gefragt. Es gibt noch immer Leute, die glauben, dass Detektive so schöne Dinge tun wie Millionärstöchter auf Südseeinseln suchen oder attraktive Damen beim Seitensprung ertappen. Die Wirklichkeit sieht meistens ganz anders aus. Ich saß mit blutendem Zeh im Straßengraben und sprach mit einem Betrunkenen, der einen Vogel hatte. Und der Teufel sollte mich holen, wenn dieser Vogel nicht der vermisste Harry war. Ich hasse Vögel. Wir gehen jetzt zu Ihrer Frau und dann werde ich Ihnen den Vogel vom Hals schaffen. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Ich nahm den Mann auf den Arm und trug ihn nach Hause. Es war ein schönes Stück Arbeit. Aber ich habe schon ganz andere Leute auf den Arm genommen. Unterwegs hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich zog unauffällig meine Waffe. Nichts regte sich. Der Mann wohnt in einem alten Backsteinhaus. Im Erdgeschoss befand sich ein Spezialitätenrestaurant. Ich hasse diese Kaviarkeller. Ich trug den Mann in den 26. Stock und klingelte an seiner Wohnungstür. Danke, ich brauche nichts. Ich bringe Ihnen Ihren Mann. Können Sie behalten. Ich habe schon einen Flaschenöffner. Na gut. Legen Sie ihn ab und verschwinden Sie. So, und jetzt zu Ihnen. Ihr Mann sagte, Sie hätten einen Vogel. Ach, dieser widerliche Bierbauch kann sagen, was er will. Er sagte, Sie hätten einen Kanalienvogel. Au. Das war für die Kanaille. Und das für den Vogel. Und jetzt hauen Sie ab. Zwei Backen hatte ich hier hingehalten. Backen Nummer 3 und 4 hielt ich ihr nicht hin. Ich habe da meinen ganz eigenen Ehrenkodex. Mit den Jahren lernt man, mit solchen Frauen umzugehen. Manche werden dabei grob. Ich persönlich ziehe die sanfte Tour vor. Wenn Sie jetzt nicht sofort aufhören, mich zu schlagen, alarmiere ich die dargebotene Hand. Sie Schwein. Und das Haus für geschlagene Männer. Dreckskerl. Und den Tierschutzverein. Sie halten nämlich einen Kanarienvogel ohne den dafür notwendigen Mindestkäfig von 2 Quadratmetern mit Springbrunnen und Sauna. Woher wissen Sie das? Ein Privatdetektiv weiß alles, sieht alles, hört alles und riecht alles. Und das hier riecht eindeutig nach Räsem, Appenzeller und Blut. Oh, Sie sind ja verletzt. Nur ein Streifschuss. Berufsrisiko. Sie sind ja ein richtiger Mann. Es half alles nichts. Wenn ich so weitergemacht hätte, wären wir heute verheiratet und hätten 3 Kinder. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue. In der Wohnung fand ich den Kanarienvogel. Seine Augen waren tief eingefallen und sein Gefieder zitterte. Ich nahm ihn in meine Hosentasche und ging. Ich ließ eine zerrüttete Ehe und einige Fingerabdrücke zurück. Ich trage immer einige bei mir. Sie sind praktisch und beglücken die Kriminalisten. Ich ging die 26 Stock abwärts und warf einen Blick in das Restaurant. Die Zeitung flog über einige Tische und landete vor den Füßen eines kleinen Mannes mit glitzernden Augen. Ich setzte mich an einen Tisch und wartete auf den Kellner. Es war eine Kellnerin. Sie wünschen? Wachteleier. Als Vorspeise? Wenn's sein muss. Und wie viele wünschen Sie? 5.000. Ich werde nachzählen. Der ratlose Blick der Kellnerin störte mich nicht. Denn plötzlich stand der kleine Mann mit den glitzernden Augen neben mir. Ich kenne jemanden, der sich ebenfalls für 5.000 Wachteleier interessiert. Ja, ja, die Welt ist voller Feinschmecker. Sie würde gerne einmal mit Ihnen darüber reden. Sie? Habe ich mich undeutlich ausgedrückt? Sie war nirgends zu sehen. Ich setzte mich in einen Stuhl. Überall im Raum hingen ausgestopfte Vögel. Anthony Perkins hätte seine Freude daran gehabt. Dann öffnete sich eine Tür und sie trat ein. Sie sah aus wie das Double meiner Klientin. Na, überrascht, Maloney? Ich dachte, sowas gibt's nur als Einzelstück. Das denkt Frau Taube auch. Eineiige Zwillinge? Erraten. Unsere Eltern starben an einem Silvesterabend. Andere Leute haben bessere Vorsätze fürs neue Jahr. Unser Vater hatte die Gebrauchsanleitung für das Feuerwerk missverstanden. Wir wurden zu verschiedenen Pflegeeltern gebracht. Meine Schwester Jane landete in einem Herrenhaus und ich auf einer Damentoilette. Immerhin. Andere haben nicht mal eine Toilette in ihrer Wohnung. Ich musste ständig unten durch. Und meine Schwester wurde alles in den Schoß gelegt. Wirklich alles? Das kann ganz schön unangenehm sein. Und dann dieser Mann. Ich musste mich mit Karnickelzüchtern und anderen Rammlern abgeben. Und sie kriegt den Präsidenten des Vereins für Freilandwachteln. Ich wischte mir eine Träne aus den Augen. In meinem Beruf wird man mit allen möglichen Schicksalen konfrontiert. Aber eine Frau, die sich darüber beklagt, dass sie den Mann mit den größten Nasenlöchern der westlichen Hemisphäre an ihre Schwester abtreten musste, war mir noch nicht untergekommen. Ich lehnte mich zurück. Der Fall war so gut wie gelöst. Einmal nur möchte ich so leben, wie meine Schwester immer gelebt hat. Und dazu genügen 5.000 Eier? Tja, das ist bloß der Anfang. Zuerst die Eier und dann der Mann. Sie haben nicht nur einen Vogel, sondern gleich mehrere. Genau genommen aber überhaupt keinen. Schopenhauer? Private Sammlung philosophischer Nettigkeiten. Ich habe einen Vogel. Das überrascht mich nicht. Ihr hört auf den Namen Harry. Harry? Harry! Ich rief noch eine Weile, doch der Vogel antwortete nicht. Ich kramte in meiner Hosentasche und zog ihn hervor. Er sah nur wenig lebendiger aus als all die anderen Vögel, die in dem Zimmer herumhingen. Harry? Scheiße! Tja, so ist das Leben. Beschissen, aber dafür auch ungerecht. Ich glaube, wir werden jetzt zusammen einen Spaziergang machen. Ach, übrigens, waren Sie das, die mir meinen großen Zeh verunstaltet hat? Tut mir leid. Eigentlich wollte ich Ihr Herz treffen. Mein Herz gehört mir. Darf ich vorher noch einen Teller Wachteleier essen? Den Wunsch konnte ich ihr nicht abschlagen. Ich saß daneben und trank eine Tasse schwarzen Kaffee. Mir wurde speiübel beim Anblick der kleinen Dinger. Als ich sie bei der Polizei ablieferte, hatte ich kein Mitleid mehr. Leute, die harmlosen Vögeln ihr ein und alles wegfressen, verdienen nichts anderes als einen Käfig. So viel zum gesellschaftskritischen Aspekt dieses Falles. Als ich wieder zurückkam in mein Büro, saß meine Klientin noch immer da, allein. Aber das ist ja mein Harry! Er lebt! Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Darf ich? Ich meine, ich möchte mich bedanken mit einem... Sie brachte das Unaussprechliche nicht über ihre Lippen. Ich nickte nur und schob meinen Kopf in ihre Richtung und schloss die Augen. Man soll ja nicht allem immer direkt ins Auge sehen. Sie machte es spannend. Zuerst spürte ich nur, wie sie meine Lippen berührte. Dann spürte ich die weiche Spitze, die sich langsam in meinen Mund schob. Das Wachtelei schmeckte gar nicht mal so übel. Als ich die Augen wieder öffnete, war sie weg. Ich setzte mich hin und zündete mir eine Zigarette an. Das Telefon klingelte. Ja, Maloney. Stefan Derrick, Mordkommission. Hallo, Maloney. Ich habe da etwas für Sie. Schießen Sie los. Harry ist verschwunden. Entführt. Kein Problem. Wie viele Eier fordern Sie? Eier? Ja, Eier. Dienen zur Arterhaltung und bestehen aus Hülle, Eidotter und Eiweiß. Sie fordern keine Eier, Maloney. Was denn sonst? Kanarienvögel. 5000 Kanarienvögel.